Jetzt müsst ein Wunder geschehen, und in deinem Kuss will ich ertrinken, und alles Glück auf Erden soll im Versinken Wahrheit werden. Wunschlos seh ich alle Sterne blinken. Was noch kommt, es kann nicht schöner sein. Jetzt müsste die Welt versinken, und du und ich, wir bleiben allein. Wir bleiben allein.